Graues Land aus Die frühen Kränze von Stefan Zweig, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Graues Land. Wolken in dämmernder Röte drohen über dem einsamen Feld. Wie ein Mann mit trauriger Flöte geht der Herbst durch die Welt. Du kannst seine Nähe nicht fassen, nicht lauschen der Melodie, und doch in dem fahlen Verblassen der Felder fühlst du sie. Ende von Graues Land, aufgenommen von Sonja.